Erster Gott sprach erneut zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft für das Volk. Zweiter, du Menschensohn, sprich gegen die Propheten in Israel, die nur ihre eigenen Ideen verbreiten, und fordere sie auf, die Worte des Herrn zu hören. Dritter, der Herr sagt, dass diese törichten Propheten bestraft werden, weil sie nur ihren eigenen Gedanken folgen und keine echten Visionen von Gott erhalten haben. Viertes, o Israel, deine Propheten verhalten sich wie Schakale, die in den Ruinen einer zerstörten Stadt nach Beute suchen. Fünfter, ihr habt die Lücken in der Stadtmauer nicht repariert und euch nicht für das Volk eingesetzt, damit es im Kampf am Tag des Herrn sicher ist. Sechster, sie behaupten, dass Gott gesprochen hat, obwohl er sie nie gesandt hat, und trotzdem hoffen sie, dass ihre falschen Vorhersagen wahr werden. Siebter, habt ihr nicht gelogen, als ihr behauptet habt, eine Vision von mir zu haben, obwohl ich gar nicht zu euch gesprochen habe? Achter, deshalb erklärt der Herr, dass er nun gegen sie vorgehen wird, weil sie nur Unsinn reden und Lügen verbreiten. Neunter, Gott wird seine Hand gegen diese Lügner erheben, so dass sie nicht mehr zur Gemeinschaft des Volkes gehören und nicht in die Listen Israels eingetragen werden. Zehnter, sie haben das Volk in die Irre geführt, indem sie Frieden versprachen, obwohl es keinen Frieden gab und eine schwache Wand nur oberflächlich mit weißer Farbe überstrichen haben. Elfter, sagt diesen Leuten, dass ihre Wand einstürzen wird, wenn ich einen starken Regen, großen Hagel und einen heftigen Sturm schicke. Zwölfter, wenn die Wand dann zusammenbricht, werden die Leute euch fragen, was aus eurem schönen weißen Anstrich geworden ist. Dreizehnter, der Herr sagt, dass er in seinem Zorn einen gewaltigen Sturm und Hagel schicken wird, um alles vollständig zu zerstören. Vierzehnter, ich werde die Wand, die ihr nur oberflächlich gestrichen habt, einreißen, bis man ihre Fundamente sieht, und ihr werdet bei ihrem Einsturz umkommen. Fünfzehnter, wenn Gott seinen Zorn an der Wand und an den Betrügern ausgelassen hat, wird er sagen, dass es mit der Wand und den Malern vorbei ist. Sechzehnter, damit sind die Propheten gemeint, die Jerusalem Frieden versprochen haben, obwohl es in Wirklichkeit gar keine Rettung für die Stadt gab. Siebzehnter, du Menschensohn, wende dich nun auch gegen die Frauen in deinem Volk, die sich selbst zu Prophetien machen, und sprich gegen sie. Achtzehnter, der Herr warnt die Frauen, die magische Bänder und Schleier nähen, um Menschen zu fangen und sie für ihre eigenen Zwecke zu benutzen. Neunzehnter, ihr habt meinen Namen für ein wenig Gerste und Brot entehrt, indem ihr Menschen den Tod angekündigt habt, die leben sollten, und andere belogen habt. Zwanzigster, deshalb wird der Herr diese magischen Bänder von ihren Armen reißen und die Menschen befreien, die sie wie Vögel fangen wollten. 21. Ich werde eure Schleier zerreißen und mein Volk aus eurer Macht retten, damit sie nicht länger eure Beute sind und ihr erkennt, wer ich bin. 22. Ihr habt die ehrlichen Menschen traurig gemacht, obwohl ich das nicht wollte, und ihr habt die Bösen ermutigt, damit sie sich nicht von ihren Sünden abwenden. 23. Deshalb werdet ihr keine falschen Visionen mehr haben, denn ich werde mein Volk retten, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin.